Hast du manchmal das Gefühl, dass dich Gott verarscht? Denn dein Leben ist nur dann beständig, wenn du danach fragst. Wo ist der Sinn im Leben? Wer kann es mir berichten? Denn wenn es so weitergeht, wird sich die Welt selber vernichten. Diese einzige Wahl, die ich hab, ist ne Münze zu werfen und dann, was ich hab. Wirf eine Münze, Kopf oder Zahl. Kopf, ich gewinne, Zahl, du verlierst. Noch einmal, Kopf, ich gewinne, Zahl, du verlierst. Hast du es gemerkt, dieses Spiel ist verwirrend. Und so ist das Leben auch, keiner kann gewinnen. Ich kann nur verlieren, obwohl ich kein Pessimist bin. Kein Pessimist in allem, was mich trifft. Einen triftigen Grund für das alles gibt es nicht. Warum muss ich mir den Kopf zerbrechen an den schlechten Tagen? Liegt es vielleicht daran, dass die meisten sich daran beklagen? Ich werfe eine Münze und hoffe auf das Beste. Welche Seite der Münze erfüllt mir alle Wünsche? Ich werfe eine Münze und hoffe auf das Beste. Welche Seite der Münze erfüllt mir alle Wünsche? Meine Träume sind unerfüllt, auch wenn mich Gott persönlich dafür anbrüllt. Wirf eine Münze, du wirst die Welt verstehen. Dafür musst du erst einmal die Welt mit anderen Augen sehen. Alle Augen öffnen und sie nicht schließen. Diesen Fehler machen viele, die andere erschießen. Es noch genießen, man fühlt sich stark. Diese Ausrede wäre dann, ich hatte keine Wahl. Jeder hat die Wahl, man erkennt sie nicht sofort. Kopf oder Zahl, die Münze hat das Wort. Kopf, du bist Killer, Zahl ein Gewinner. Doch diese Münze entscheidet nicht immer. Du bist doch nicht Two-Face mit zwei Gesichtern. Also brauchst du keine Münze mit zwei Richtern. Willst du dich verbessern, dann verändere dich selbst. Wenn du selber Fehler machst, schieb es nicht auf die Welt. Ich werfe eine Münze und hoffe auf das Beste. Welche Seite der Münze erfüllt mir alle Wünsche? Ich werfe eine Münze und hoffe auf das Beste. Welche Seite der Münze erfüllt mir alle Wünsche? Ich werfe eine Münze und hoffe auf das Beste. Welche Seite der Münze erfüllt mir alle Wünsche? Ich werfe eine Münze und hoffe auf das Beste. Welche Seite der Münze erfüllt mir alle Wünsche?